niemals um meine Rechte, meine Mächte, kein Kompromiss. Keiner rappt sonst so frisch. Fick dein Rap-Klischee. Weg von der Oberfläche, tauch ein in die Rap-Klischee.